Es erschien ein riesenhafter Fisch, was Vater Roland wieder in seine Erzählungen von Abenteuern beim Angeln zurückbrachte. Bouzir erzählte Wunderdinge aus Gabon, aus Sainte-Marie auf Madagaskar, vor allem aber von den Küstenstrichen Chinas und Japans, wo die Fische genauso grotesk aussehen wie die Leute des Landes. Er schilderte die großen Augen der Fische, gebadet in Gold, ihre Bäuche getaucht in Blau und Rot, ihre Flossen merkwürdig gezackt, wie Fächer gefaltet, ihre Schwanzflossen wie Halbmonde geschnitten. Er ahmte ihre groteske Komik so reizend nach, dass jedermann bis zu Tränen lachte. Bloß Pierre schien an nichts zu glauben und sagte halblaut: »Was die Gascogner im Süden an Aufschneiden leisten, besorgen im Norden die Normannen.« Nach dem Fisch kam eine Blätterteigpastete, dann ein Huhn gebraten, grüne Bohnen, eine Lerchenpastete aus Pithiviers. Das Dienstmädchen der Frau Rosemilie half beim Servieren. Die Fröhlichkeit steigerte sich mit jedem Glase Wein. Als der Pfropfen von der ersten Champagnerflasche sprang, ahmte Vater Roland diese Detonation mit seinen Lippen nach und sagte dann: »Um viel lieber ist mir diese Detonation als ein Pistolenknall.« Pierre, mit jedem Augenblick schärfer gereizt, sagte halb im Scherz: »Und ist doch gefährlicher für dich.« Vater Roland wollte schon zum Trinken ansetzen, nun setzte er sein volles Glas hin und fragte: »Warum denn?« Schon seit langem klagte er über seine Gesundheit, Schwere in den Gliedern, Schwindelanfälle, Unwohlsein, scheinbar ohne Grund und Ursache. Der Arzt sagte: »Es ist immerhin möglich, dass die Pistolenkugel dich nicht streift, aber das Glas Wein trifft dich mitten in den Bauch.« »Und?« »Und verbrennt dir den Magen, bringt deine Nerven in Unordnung, stört den Blutkreislauf, bereitet den Schlaganfall vor, dem alle Menschen deiner Art ausgesetzt sind.« Die beginnende Trunkenheit des ehemaligen Juweliers verschwand wie fortgeblasen. Er fasste seinen Sohn mit scharfen, unruhigen Blicken an, forschte, ob es ernst war oder ein Scherz. Aber der Kapitän schrie: »Diese gottverdammten Medizinkerle, immer dasselbe. Nicht essen, nicht trinken, von Liebe keine Spur, streng verboten. Nicht das Tanzbein schwingen, rund im Kreis, immer die Wand lang. Das alles ist schädlich für die liebe Gesundheit. Na, freilich, ich hab das alles getrieben. Ja, ich, mein werter Herr, in allen 5 Erdteilen, in allen, wo ich nur konnte und mehr noch, als ich konnte. Und es geht mir ganz gut. Sie können es glauben.« Pierre antwortete sehr scharf: »Vor allem, Herr Kapitän, sind Sie stärker als mein Vater. Alle Lebemänner sprechen wie Sie. Bis zum Tage da. Und Sie kommen nicht am nächsten Tag zum guten, voraussehenden Arzt und sagen: Sie hatten doch recht, Doktor. Ich sehe, mein Vater tut das Schlimmste und Gefährlichste. Da ist es sehr natürlich, dass ich ihn warne. Ich wäre ein schlechter Sohn, wenn ich nicht so handelte.« Frau Roland, ganz außer sich, wollte vermitteln: »Aber Pierre, was hast du denn? Es ist doch nur das eine Mal, das wird ihm nicht schaden. Denke doch, welch seltenes Fest für ihn, für uns. Du störst doch nur seine Freude. Du wirst uns allen Kummer machen. Es ist hässlich, was du tust.« Er zuckte die Achseln. »Mag er tun, was er will, ich habe ihn gewarnt.« Aber Vater Roland trank keinen Tropfen mehr. Er sah sein Glas an, das voll war von klarem, leuchtend hellem Wein und dessen zarte, leicht beflügelte Seele mit dem ganzen Zauber ihres Rausches sich in kleinen Perlen erhob. Sie stiegen vom Grunde des Glases auf, in schneller Flucht, sie hatten es so eilig, an der Oberfläche zu zergehen. Er betrachtete sie mit dem Misstrauen eines Fuchses, der ein totes Huhn findet und eine Falle wittert. Er sagte zögernd: »Glaubst du, dass es mir sehr schaden wird?« Pierre hatte Gewissensbisse, er machte sich Vorwürfe, dass er andere seine böse Laune auskosten ließ. »Nun, für dies eine Mal, es mag hingehen, aber kein Missbrauch, keine Gewohnheit.« So erhob der alte Roland sein Glas. Noch konnte er sich nicht entschließen zu trinken. Er betrachtete es mit Wehmut, hatte Lust und hatte Angst. Er roch daran, verkostete das Getränk, erst in kleinen Schlucken, den ganzen Wohlgeschmack auf der Zunge, im Herzen alle Furcht, Schwäche, Lust zum Wohlleben, und am Ende bitteres Bedauern, als er den letzten Tropfen geleert hatte. Plötzlich begegnete Pierre den Blick Frau Rosemilies. Er war auf ihn gerichtet, klar, blau, durchdringend, hart. Pierre fühlte, begriff, ahnte den kalten Gedanken, der diesen Blick erfüllte. Diesen gereizten Gedanken der simplen kleinen Frau mit dem gesunden Menschenverstand. Du bist neidisch, du. Das ist gemein. Er senkte den Kopf, begann zu essen. Er hatte keinen Hunger, fühlte sich elend, hatte Lust, fortzukommen. Nur fort aus dem Kreise dieser Menschen, sie nicht mehr sprechen, scherzen, lachen zu hören. Inzwischen hatte Vater Roland, den der Sekt von Neuem umnebeln wollte, auch schon alle Ratschläge seines Sohnes vergessen. Er betrachtete schrägen, zärtlichen Blick seine fast volle Sektflasche neben seinem Teller. Er wagte nicht, sie zu berühren, hatte Angst vor neuen Ermahnungen. Er dachte nach, wie er sich ihrer doch bemächtigen könnte durch irgendeinen feinen Fischzug, ohne dass es Pierre bemerkte. Plötzlich hatte er eine Finte, die simpelste von allen. Er nahm die Flasche in aller Seelenruhe, hielt sie unten am Flaschengrunde, streckte seinen Arm aus, um vor allem das Glas Pierres zu füllen und dann der Reihe nach die anderen Gläser. Als er aber zu seinem eigenen kam, begann er laut zu reden und zu lachen, schüttete sich sein Glas voll, so naiv, dass jeder geschworen hätte, es sei nur aus Zerstreutheit geschehen. Niemand achtete darauf. Pierre trank stark, ohne daran zu denken, gereizt. Übererregt nahm er einen Schluck nach dem anderen. Eine linde Wärme füllte ihn allmählich ganz. Sie kam aus dem Leib, dem Herde des ganzen Körpers. Sie stieg zur Brust, ergriff die Glieder alle, ergoss sich in Wellen durch sein Fleisch, eine Woge lau, weich und voll von Güte, da sie ja die Freude des Lebens mit sich trug. Er fühlte sich leichter, nicht so ungeduldig mehr, weniger gequält. Sein Entschluss, mit dem Bruder zu sprechen, ward schwächer, nicht deshalb, weil er darauf für immer verzichtet hätte, daran dachte er nicht, sondern deshalb, weil er diesen guten Augenblick nicht stören wollte, nicht diesen Hauch von Glück vertreiben mochte, der in ihm webte. Bouzir erhob sich endlich, brachte einen Toast. Er grüßte die Tafelrunde und begann, »Meine Damen voller Reiz und Schönheit und meine verehrten Herren, wir haben uns versammelt, um ein glückliches Ereignis zu feiern, das einem unserer Freunde gilt. Einst hieß es, das Glück sei blind. Ich glaube aber, es war einfach kurzsichtig oder schlechten Willens. Jetzt hat es ein feines Marinefernglas erworben und mit Hilfe dessen hat es in dem Hafen Le Havre den Sohn unseres braven Kameraden Roland gesichtet, den Sprössling des Kapitäns der Perle. Bravos kamen überströmend aus aller Munde, dazu lautes Händeklatschen, und Roland erhob sich zur Antwort. Vorerst musste er sich räuspern, denn er fühlte etwas in seiner Kehle sitzen. Auch die Zunge ging schon schwer. Dann aber stotterte er, »Danke, Kapitän, danke für mich, Dank und für meinen Sohn. Werde nie, nie vergessen, wie Sie sich in dieser Angelegenheit gehalten haben. Auf alles, was Sie lieben. Mein Glas.« Augen und Nase hatte der Gute voll Tränen, er setzte sich, hatte nichts mehr zu sagen. Jean lächelnd begann, »Ich bin's, der hier meinen lieben Freunden danken muss. Meinen lieben, lieben Freunden.« Er sah Frau Rosemilie tief an. »Danken für die rührenden Beweise ihrer freundschaftlichen Gesinnung für mich, aber wie kann ich in Worten danken? Ich werde es Ihnen in Taten beweisen, morgen, später.« Mein ganzes Leben lang. Denn unsere Freundschaft ist keine, die nach Tagen und Stunden zählt. Seine Mutter, sehr ergriffen, flüsterte, gut, gut, mein Liebling. Aber der Kapitän Bouzir rief laut, vorwärts, Frau Rosemilie, Sie müssen sprechen im Namen der schöneren Hälfte der Menschheit. Sie hob ihr Glas und mit ihrer zarten, vor Trauer leicht verschleierten Stimme sagte sie, ich will aufs gesegnete Andenken des Herrn Maréchal mein Glas erheben. Nun folgten einige Augenblicke der Ruhe, der stillen Sammlung wie nach einem Gebet. Dann machte Bouzir, dem der Stoff zur Schmeichelei nie ausging, die Bemerkung: Nur die Damen können so etwas Zartfühlendes finden. Dann wandte er sich an den alten Roland. Unter uns, wer war eigentlich dieser Herr Maréchal? Ihr wart wohl sehr befreundet miteinander. Der Alte, weich geworden durch seinen Rausch, begann zu weinen. Und dann stammelte er mit brechender Stimme: Ein Bruder, verstehen Sie? Solche gibt's nimmer auf Erden. Ein Herz und eine Seele hier im Hause. Aß er Tag für Tag zu Abend, er nahm uns mit ins Theater. Ich sag's nur, weil, naja, es ist so ein Freund, ein wahrer, echter, lieber Freund. Seine Frau ganz einfach: Ja, ein treuer Freund. Pierre sah seinen Vater an, dann seine Mutter. Aber man sprach schon von anderen Dingen und er begann wieder zu trinken. Von dem Ende dieses Abends behielt er keine Erinnerung. Man hatte Kaffee getrunken, Liköre genossen, viel gelacht, Witze gerissen, sich unterhalten. Gegen Mitternacht ging er zu Bett, verwirrt, mit schwerem Schädel. Und bis zum nächsten Morgen, 9 Uhr, schlief er wie tot. Dieser Schlaf, der in die Geister von Sekt und Chartreuse getaucht war, hatte ihn unbedingt ruhiger und müder gemacht, denn er erwachte in einer sehr wohlwollenden Gemütsverfassung. Er dachte alle seine Gedanken noch einmal, er legte, während er sich ankleidete, seine Gefühle auf die Goldwaage. Denn er wollte ganz von Grund ihre wirklichen Ursachen, die geheimen Beweggründe herauskristallisieren, die Anlässe in ihm selbst und die von außen. Es konnte wohl sein, dass das Kellnermädchen einen üblen Gedanken gehabt hatte, einen wahren Dirnengedanken, als sie erfuhr, dass nur der eine Bruder das Erbe eines Unbekannten antrat. Aber hatten nicht Geschöpfe dieser Art immer solche Verdachtsgründe, ohne den Schatten einer Begründung und gegen jede anständige Frau? Kann man sie denn nicht immer, so oft sie von einer untadelig reinen Frau sprechen, schmähen und schimpfen und ihren gemeinen Schmutz ausschütten hören? Wenn man vor ihnen eine Frau mit unnahbarem Charakter erwähnt, werden sie böse, als hätte man sie damit beleidigt, und sie schreien: Ha, mein Lieber, deine Ehefrauen, das ist ja ganz etwas Feines, die haben ja mehr Kerle als wir. Nur verstehen sie es, sie zu verbergen, diese Heuchlerinnen? Na ja, selbstverständlich, das ist etwas ganz besonders Feines. In jedem anderen Falle hätte er sie gar nicht begriffen. Er hätte es nicht für möglich gehalten, dass Verdächtigungen solcher Art sich gegen seine arme Mutter richten konnten. Gegen diese gute, einfache, diese ehrenhafte Seele. Nun aber war sein Inneres verstört von Neid. Seine Gedanken waren in Aufruhr geraten, über Nacht, fast gegen seinen Willen. Nun wirkte alles auf ihn, was seinem Bruder schaden konnte –